ihr hört. Framatz, musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 97 mit Sly and the Family Stone, Freddie Scott, Walter Bishop Jr., Richard Evans, Led Zeppelin, Henry Mancini, Ray Charles, Elvis Presley, Geeter Slim, Wilbur und Sidney de Paris, Tom Waits, Wee Willie Wayne, Snooks Eglin, Earl King und Ron Wood.1974 meinte Faces-Gitarrist Ron Wood, I've got my own album to do, und genau das machte er dann, unter anderem mit der Unterstützung von Keith Richards, der dann auch sein Bandmitglied wurde, beziehungsweise Ron Wood wurde Bandmitglied bei den Rolling Stones. Außerdem hören wir den Pianisten und Keyboarder seiner alten Band Ian McLagan von den Small Faces bzw. Faces, Andy Newmark, einen Schlagzeuger, der vorher schon auf zwei Alben von Carly Simon mitgewirkt hatte, Anticipation 1971 und No Secrets 1972. Außerdem war er von 1972 bis 1973 festes Mitglied bei Sly and the Family Stone und ist auf deren Album Fresh von 1973 zu hören. Wir hörten Ron Wood mit seiner Coverversion eines Soul-Liedes von 1967, Am I Groovin' You, geschrieben von Jeff Barry und Burt Burns, aufgenommen erstmalig von Freddie Scott. Jeff Barry komponierte unter anderem Leader of the Pack von den Shangri-Las und Doo Wah Diddy, das Manfred Mann später bekannt machte. Burt Burns war Komponist oder Mitkomponist von Cry to Me von Solomon Burke, Here Comes the Night von Them, Hang on Sloopy von den McCoys oder 25 Miles von Edwin Starr. Das soll jetzt nicht nur als Erklärung für das erste Lied von Framers Musikalisches Fundbüro ausreichen, sondern auch die nächsten beiden Titel einleiten, Sly and the Family Stone, Frisky, von 1973 von der LP Fresh, und wir hören außerdem jetzt die Originalversion von Freddie Scott, Am I Groovin' You, 1967. Too much. baby, am I grooving you? Do you need me? Do you always want me by your side? Let me love you, let me try to keep you satisfied, 'cause I'd like to hear you say, you know you make me want to shout. Mm-hmm. Say you really knock me out. Oh, shucks. Your love is messing up my mind. Oh. That kind of love is hard oh. to find. Well, won't you listen now? When I hold you, baby, am I grooving you? Am I grooving you? And when I pour my soul out to you, baby, am I grooving you? Am I grooving you? When you want me and you call my name in the lonely night, do you feel it? Am I grooving you? Am I grooving you? And I bury my face in your hair, baby. Am I grooving you? Am I grooving you? Do you love me? Am I the only man in life for you? You see, girl, I love you, and I'll do almost anything that you tell me. Hey, I wanna know, am I grooving you? You know you make me want to shout, baby. You really knock me out. Am I grooving you? Am I grooving you? Am I grooving you? Am I grooving you? Am I grooving you? Am I grooving you? Wow, baby. I wonder if I'm grooving you, darling. Wir hörten bei Frisky das E-Piano im Einsatz, das seit den frühen 60ern oder sogar späten 50er Jahren immer mehr auf Platten eingesetzt wurde. Wurlitzer oder Fender Rhodes waren hier die bekanntesten Marken. Jazzpianist Walter Bishop Jr. war seit den 40er Jahren auf der Szene, startete im Bebop und spielte damals natürlich ein akustisches Piano, änderte aber im Laufe der Zeit seinen Sound. Ein Beispiel aus den mittleren bis späten 70er Jahren, Walter Bishop Jr. mit Valerie. Thank you. auf Walter Bishop Juniors Valerie von 1977 und seinem Album Soul Village folgte Bassist und Arrangeur Richard Evans mit dem titelgebenden Lied seines 1972er Albums Dealing with Hard Times. Richard Evans produzierte und arrangierte für Cadet Records in Chicago, einem Unterlabel von Chess Records, das seit den 50er Jahren Chuck Berry, Muddy Waters, Howling Wolf, Bo Diddley, Doo-Wop und Soulplatten in großer Anzahl veröffentlichte. Evans arrangierte für Ramsey Lewis, aber sein anderes, eigenes großes Ding waren die Soulful Strings, eine Kombination von Streicherorchester und Soulband, die bekannte Melodien als Instrumentals neu arrangiert spielte. Das reichte von Soul über Pop bis hin zum Jazz. 1971 war nach 5 Jahren Schluss mit dem Soulful Strings und in deutlich kleinerer Besetzung hörten wir Dealing with Hard Times. Vom Jahr darauf mit dabei, wie auch schon bei den Soulful Strings, Gitarrist Phil Upchurch. Die nächste Band ist so bekannt, dass ich da nicht lange erklären muss, wer das ist. Ich sage nur Led Zeppelin, Down by the Seaside, aufgenommen 1976. Boats go sailing. Zeit für Musik, die in Film und im TV zwischen 1958 und 1972 komponiert wurde. Streets of San Francisco vom Orchester Henry Mancini, eigentlich bei einer bestimmten Generation zum Teil sehr bekannt. Ich betone noch einmal zum Teil, denn auch regelmäßige Zuschauer dieser Krimiserie Straßen von San Francisco haben immer nur etwa 70 Sekunden, also den Vorspann oder den Abspann zur Folge gehört. Ich spiele das Instrumental vom Komponisten Patrick Williams 1939 bis 2018 mal zur Abwechslung ganz aus. Danach besingt Ray Charles The Cincinnati Kid, dargestellt von Steve McQueen 1965 als Gegenspieler von Edward G. Robinson, einen Film, der im Pokermilieu angesiedelt ist und in dem auch Karl Malden mit von der Partie war. Karl Malden spielte ja in Straßen von San Francisco den Inspektor und Michael Douglas seinen Assistenten. Zuletzt sind wir dann in den 50er Jahren. Elvis Presley singt Dixieland Rock und den Film kann man sich auch gut angucken, was ja nicht auf alle Elvis-Filme zutrifft. Übrigens gebe ich sowohl für Cincinnati Kid wie auch Streets of San Francisco eine Sehempfehlung und auch der Elvis-Film King Creole, den kann man sich auch angucken. Wohlgemerkt, wenn man Fans oder nicht diesen Genres völlig abgeneigt ist. Cincinnati, a kid with no A's in the hole, on a hot poker pot Cincinnati had staked his heart and soul. Played night and day like a demon, and prayed for that one lucky day when the lush, royal flush of his dreaming is just a game away. Beyond all the green felt shadows, his own queen of hearts will wait. But till he's king of the green felt shadows, she'll wait and wait and wait. As the cards will be falling and chips in the pot pyramid, for a book Lady Luck will be calling. Oh, the Cincinnati kid, I mean the Cincinnati kid. I'm talking about that the Cincinnati kid. Everybody knows the Cincinnati kid. Have you heard about the Cincinnati kid? Well, down in New Orleans at the Golden Goose, I grabbed a green-eyed dolly that was on the loose. While I did that music, well, she said to me too, I said, pretty baby, come on and let us do the Dixieland rock. Well, the Dixieland rock. Dixieland rock. Let your head and sugar shake it free and do the Dixieland rock with me. And with the blue light shining on the swinging hips, you got the drummer so nervous that he lost the sticks. The cornet player hit a note that's flat, the trombone hit him while the poor cat sat. Do the Dixieland rock. Dixieland rock. Well, the Dixieland rock. Dixieland rock. Let your head and sugar shake it free and do the Dixieland rock with me. Ah, ah. Clock struck four, but she said, no, daddy can't leave the floor. She wore a clinging dress that fits so tight, she couldn't sit down, so we danced all night. Do the Dixieland rock. Dixieland rock. Well, the Dixieland rock. Dixieland rock. Let your head and sugar shake it free and do the Dixieland rock for me. Let your head and sugar shake it free and do the Dixieland rock with me. Dixieland Rock von Elvis Presley gesungen aus dem Film King Creole. Wie dieser Film in Deutschland betitelt wurde, weiß ich im Moment gar nicht. Jedenfalls spielte er in New Orleans in der damaligen Gegenwart. The Cincinnati Kid von 1965 spielte auch in New Orleans. Allerdings spielte dieser Film in den 30er Jahren. Höchste Zeit, musikalisch New Orleans einen Besuch abzustatten. Dazu gehen wir zurück in die frühen 50er Jahre. 1953 war die aktuelle Musik Rhythm and Blues und genau diesen spielte Sänger-Gitarrist Guiter Slim mit Well, I Done Got Over It. Das Brüderpaar Wilbur und Sidney de Paris folgt darauf. Wilbur Posaune, Sidney de Paris Trompete, spielten zur gleichen Zeit in a Persian Market ein. Das war damals schon nostalgisch. Am Schlagzeug Sutty Singleton, der unter anderem schon für Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Sidney Bechet, aber auch Fats Waller die Fälle bearbeitete. Well, I done got over it. Lord, I done got over it. You know I done got over it. Well, I done got over it. Well, I done got over it. I done got over at last. Now the day that I first met you, you seemed such a sweet little thing. But after a while, you got so bad. You know it was a crying shame, but I done got over it. Lord, I done got over it. Well, I done got over it. I done got over it at last. Now, I was so in love, I was miserable. Although I know my love was in vain. Cause every time that I turned my back, you was out with some other man. But I done got over it. Lord, I done got over it. Well, I done got over it. I done got over it at last. You to be no angel, I neither no gal with job. All I wanted was some good woman just to keep me satisfied. But I done got over it. Lord, I done got over it. Well, I done got over it. I done got over it. Thank you. So, der Titel, der gerade läuft, ist natürlich nicht in New Orleans aufgenommen worden, hat damit auch nicht viel zu tun. Das war Tom Waits, der im September 1985 die Platte Rain Dogs aufnahm. Am Kontrabass hörten wir Larry Taylor von The Kenneth Heat und Keith Richards, endlich vergesse ich das S mal nicht, an der Gitarre. Der spielt natürlich bei den Rolling Stones und den hörten wir schon zusammen mit Ron Wood am Anfang der Sendung. Das Stück war natürlich Big Black Mariah. Nach dem kleinen Abstecher nach New York City geht's zurück in den Süden. Wee Willie Wayne, Schlagzeuger und Sänger, nahm 1955 Travel and Mood auf. Das war die Originalversion. 7 Jahre darauf, 1962, tat Snooks Eglin das gleiche. Snooks Eglin, der blinde Sänger und Gitarrist aus New Orleans. Maybe gonna find her. Gonna find my baby. Gonna bring her home with me. She said that she would never leave. Now she's gone away to breathe me. I was fast asleep, begun her midnight creeping. Gonna find her. Gonna find my baby. Gonna bring her home with me. My bags all packed for the travel. Gonna cover many miles of gravel. Gonna find my baby. She's a fine little lady. Gonna find her. Gonna find my baby. Gonna bring her home with me. Mississippi, Florida. I'm going to Alabama. I'm going to Louisiana, Tennessee. I'm gonna find my baby. Gonna bring her home with me. Earl King war einer der vier Guitar Kings neben B.B., Albert und Freddie, die alle bekannter waren als er. Earl Silas Johnson wurde 1934 in New Orleans geboren. 69 Jahre später ist er 2003 dort auch verstorben. Seine großen Idole waren nicht etwa B.B. oder Albert King, sondern Guitar Slim, den wir in dieser Folge von Framats musikalisches Fundbüro mit Well, I Done Got Over It bereits hörten. 1954 hatte Guitar Slim während einer Tour einen Autounfall und fiel für den Rest dieser krankheitsbedingt aus. Earl King durfte für Guitar Slim einspringen und hatte den Fuß in der Tür. Bis 1963 nahm Earl King für bekannte Plattenfirmen wie Specialty Records, Ace, King und Imperial auf. Die folgenden 10 Jahre danach war Earl King ohne Plattenvertrag. 1972 ging er erneut ins Studio, nahm dort das Album Street Parade auf. Atlantic Records wollte dieses Album, an dem die Band The Meters aus New Orleans sowie der Produzent und Pianist Alan Toussaint maßgeblich beteiligt waren, Veröffentlichung, überlegte es sich dann aber plötzlich grundlos anders, sodass nur eine einzige Single beim kleinen Kenzo-Label 1972 erschien. Es dauerte dann noch einmal 10 Jahre, bis das ganze Album bei Charlie Records 1982 das Licht der Welt erblickte. Das war Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Jetzt kommt Mama and Papa von Earl King von 1972. When they know how I feel about you.